Kapitel 10 Die Ginkgo-Kette ist weg. »Meine Kette«, rief die Großmutter laut. »Was ist denn passiert, Oma?«, fragte Lisa. »Meine schöne Kette, sie ist weg. Ich habe nichts gemerkt. Vor der Aufführung hatte ich sie noch.« »Du hast die Kette vielleicht verloren. Ich gehe zu deinem Platz und sehe nach«, sagte Lisa und ging zur Loge. Aber sie konnte die Kette nicht finden. »Überleg doch mal genau. Vielleicht bist du zur Toilette gegangen und hast die Kette dort verloren«, meinte Tante Teresa. »Nein, das kann nicht sein. Ich war vor der Vorstellung auf der Toilette und eine Frau hat mich danach gefragt, wo man so eine schöne Kette kaufen kann.« »Katharina, was ist passiert?«, fragte jetzt Bernd, Großvaters Freund. Katharina erzählte ihm kurz, was passiert war. »Wir müssen den Theaterdirektor und die Polizei informieren«, sagte er. »Die Polizei? Warum denn?«, fragte Oma Katharina. »Das erkläre ich dir später«, sagte er und ging weg. Die Großmutter war sehr aufgeregt und wollte den zweiten Teil des Theaterstücks nicht mehr sehen. Sie ging mit Großvater zurück ins Hotel. Tim und seine Familie sahen sich den zweiten Teil an. Er fand das Theaterstück sehr interessant. Er nahm auch ein Programmheft mit, damit er es seinem Deutschlehrer zeigen konnte. Nach der Vorstellung sprach Bernd mit dem Theaterdirektor. Danach informierte er die Familie. »Es tut uns leid, dass die Kette weg ist, aber leider ist so etwas nicht zum ersten Mal passiert«, sagte der Theaterdirektor. »Wir wissen wirklich nicht, was wir machen sollen. Die Polizei war schon oft hier. Jedes Mal, wenn Goethes Faust gespielt wird, verschwindet Schmuck. In der Zeitung stand ein Artikel, in dem davor gewarnt wird, dass hier im Theater Schmuck gestohlen wird. Viele Leute, die ins Theater kommen, tragen keinen Schmuck mehr. Es ist ein Drama.« »Und der Schmuck verschwindet immer nur bei Vorstellungen von Faust?«, fragte Tim und erinnerte sich an den Titel in der Tageszeitung. »Richtig. Aber die Polizei hat auch schon recherchiert und keine Antwort auf die Frage gefunden, wer den Schmuck stiehlt.« Gemeinsam gingen alle zurück ins Hotel. Sie waren sehr still und dachten an die Großmutter, die so traurig war, weil ihr besonderes Geschenk weg war.